Wir würden jetzt gerne mit Ihnen das Café, das am Beispiel Café, das Idea Development ein bisschen weitermachen. Auch so interaktiv mit Zuruf, aber anhand ein paar Sichtachsen, wie wir das Thema uns erschließen, wie wir die Idee entwickeln können, daraus ein Konzept machen. Gerne so interaktiv, wir haben auch gar keine PowerPoint vorbereitet, wir würden jetzt die einfach da so stehen lassen und wir befinden uns dann quasi bei diesem Puzzleteile finden. Und das können wir mit der Sichtachsensystematik angehen. Da haben Sie jetzt schon so ein paar genannt, ein paar Sichtachsen, die Connectivity, Leute zusammenzubringen, die Geschichte vielleicht des Cafés, Voyeuristen, Exhibitionisten zusammenzubringen in jeglicher Form. Da fallen uns noch ein paar andere Sichtachsen wie wir uns das Thema quasi erschließen. Und ich würde Sie bitten, auch wenn jetzt bestimmt nicht jeder von Ihnen jetzt ein Café eröffnen will hiernach, nehmen Sie das Beispiel Café als Trainingseinheit, ja, um die Idee zu entwickeln, zum Konzept zu kommen und daraus so ein erstes Konzept zu bekommen. Genau. Herr Faltin hat mich ja schon ein bisschen vorgestellt, ich arbeite bei ihm seit 2009. Das ist Carsten. Vielleicht möchtest du dich noch kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Carsten Ruckimer, ich befasse mich selbst professionell mit der Ideenentwicklung. Ich war früher Architekt und habe den Beruf dann sehr gerne an den Nagel gehängt, weil ich da gemerkt habe, dass man mit der Kreativität sehr schnell auf Grenzen stößt und habe mich dann in so eine Metaebene begeben, von wo aus tatsächlich das methodische kreative Arbeiten besser möglich ist, und da ist dann dieses Themenfeld Entrepreneurship ganz recht gekommen, und heute arbeite ich mit einer selbst gegründeten Firma InnoDate, auch im Bereich der Gründerberatung. Wir sind zusammengekommen, weil im letzten Jahr ich selbst einen kleinen Kongress für Entrepreneure hatte, und so ist dann die Zusammenarbeit entstanden. Und heute wollen wir mal versuchen, die Konvention Café etwas aufzubrechen, diese bewährte Methode von Herrn Faltin, die Sichtachsenmethode, arbeitet ja auch mit diesen Elementen, die als Assoziationen reinkommen. Und vielleicht ist das Grundthema, was man da sagen könnte, die neue Perspektive, also der Blick auf das schon bekannte Objekt von einer ganz anderen Seite her. Und dadurch entstehen dann unter Umständen einzelne Ideenbausteine oder einzelne Elemente, die man dann zusammenfügt. Und in diesem Zusammenfügen, das ist dieses Puzzlebild, was Herr Faltin vorhin kurz erwähnt hat, dieses Zusammenfügen lässt dann möglicherweise ein ganz neues Bild entstehen, was man vorher noch nicht kennt. Also für mich bedeutet Kreativität, man weiß vorher nicht, was hinterher rauskommt. Also das ist so eine Parabel oder so, eine Sache, ein Bild, was man so verwenden kann, um sich auch vor diesen Frustrationen zu schützen. Wenn man einfach den Eindruck hat, dass man zu keinem Ergebnis kommt, heißt es nicht, dass es keins gibt. Genau. Also wir versuchen das jetzt mal am Beispiel Kaffee. Wie können wir da weitere Puzzleteile erschließen? Ich würde jetzt mal behaupten, wir sind jetzt gerade mal am Anfang, dass wir ein relativ schwaches Standbein haben fürs Café. Und wir versuchen jetzt mit diesen Sichtachsen, die wir auf das Thema Café legen, weitere Standbeine zu bekommen und verschiedene Businessmodelle, verschiedene Konzeptmodelle für das Café. Von ihm wird ja schon so öfters genannt Connectivity, also Leute zusammenzubringen. Können wir da noch mal ein paar Bausteine, ein paar Stichwörter dazu sammeln, zu Connectivity. Ja? Auf dem Oktoberfest hat man die Schleife links oder rechts, ob man Single ist oder nicht. Wusste ich gar nicht, wer es alles von Ihnen noch weiß, aber jetzt weiß ich Bescheid. Und das auf das Café zu übertragen, dass die Leute sich quasi kennzeichnen, markieren, damit man weiß, okay, mit wem kommt man ins Gespräch. Für Singles, um Leute kennenzulernen, ja. Vielleicht auch noch für andere Sachen, genau. Okay, also so ein Networking, also ist Café auch zum Networking und dass man Themen vorgibt und sich dazu trifft. Die Idee war jetzt hier, dass man quasi Leute, die reinkommen, die werden auf den Fernseher gezeigt und dann wird gesagt, ich suche, ich biete, und die Leute können sich so connecten. Da hinten war, glaube ich, noch eine Idee, ja? Also diese Idee habe ich jetzt so verstanden, das Stichwort Generationen-Café könnte da eventuell eine Rolle spielen, aber das Oberthema ist Begegnung, die sonst nicht stattfindet. Also dazu braucht man Anknüpfungspunkte, Genau, in diesem Fall die Sichtachse ist Konnektivität und der Unterpunkt könnte zum Beispiel sein, Generationen begegnen sich beispielsweise. Thematische Abende oder thematische Stunden, so, das wäre ein Stichwort dafür. Was meinen Sie? Also die Idee war hier, dass man quasi die Themen, dass die Themen sich verändern sollen im Rahmen des Cafés durch den Dialog. Ja, okay. Was wir vielleicht nicht machen sollten, ist so das Werten. Ja, wir sollten jetzt erstmal so einen Freiraum haben, ja, wo wir alles mal sammeln und dann das verschieden kombinieren, das neu kombinieren im nächsten Schritt. Ja. Aber Ihr Thema ist verstanden, dass Sie quasi so jemanden ein Thema haben und dann Ansprechpartner für dieses Thema und dann damit connecten. Kennt jemand von Ihnen das Konzept der Living Library, die lebendige Bibliothek? Kennen Sie? Ja, sehr gut. Genau, ich versuche es mal gerade in meinen Worten wiederzugeben. Das ist so, es gibt halt einen Bibliothekar, einen Menschen, der sammelt lebende Bücher, also Menschen, die da hingehen und sagen, ich kenne mich sehr gut über Segeln aus, ich weiß sehr viel über Segeln und Leute können zu mir geben, mich quasi ausleihen als lebendiges Buch und ich führe dann mit denen Dialog über das Segeln. Das kann dann 20 Minuten sein, eine Stunde, wie auch immer, oder an verschiedenen Tageszeiten. Das wäre eigentlich ganz interessant, so eine Living Library vielleicht auch um die Nachbarschaft zu verbinden oder einen anderen Ort zu verbinden. Da hätte man vielleicht wieder so einen Baustein, wo man das machen könnte, wo man quasi dieses Café bespielen könnte mit. Sie hat noch was? Also auch das Off und Online zu verbinden dann. Mhm. Ja. Okay. Also der Beitrag war, dass man diese offene Online-Welt verbindet, die Leute, die was verkaufen möchten, was versteigern möchten, dass sie sich zum gewissen Uhrzeit und Tag dann treffen und dort das dann austauschen miteinander. Ja. Simon, ja? Du wolltest vorhin noch was erzählen zu diesen vier Standbeinen. Ich finde, es ist eine ganz gute Idee, das vielleicht mal zu machen, warum diese Skulptur hier steht, weil wenn man das Geschäftsmodell des Cafés denkt, dann basiert es primär auf dem Verkauf des Kaffees und vielleicht auf dem Verkauf von Kuchen. So, das ist das Ertragsmodell, der Kern dieses Geschäftsmodells Kaffees. Was wir jetzt machen ist, wir versuchen thematische Schwerpunkte zu setzen, die das unterscheiden, die tatsächlich das eine Kaffee von dem anderen unterscheiden. Das könnte sozusagen ein weiteres Ertragsmodell sein, weil man vielleicht für den Vortrag Geld bezahlt und man könnte sozusagen, das wollten wir ja mit dieser Technik machen, dass wir verschiedene Bausteine zusammenfügen, um dann ein neues oder ein Gesamtkonzept zu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt das eine Standbein, das ist quasi das konventionelle Café, der Kaffeeverkauf. Jetzt arbeiten wir gerade an dem zweiten Standbein. Das heißt, sollte der Kaffeeverkauf wegbrechen oder die Konkurrenz bietet besseren Kaffee an, dann muss uns das kein Problem bereiten, weil wir ja noch die Vorträge haben oder den thematischen Schwerpunkt. Genau, das ist nochmal sehr gut gesagt mit den Standbeinen, das hat Herr Faltin ja glaube ich schon mal in der Tee-Kampagne so ein bisschen verdeutlicht daran und das versuchen wir jetzt eben für das Café zu machen, so als Übungsprojekt. Jetzt haben wir die Sichtachse Connectivity genommen, ja, warum gehen Leute ins Café, Menschen kennenzulernen. Welche Sichtachsen fallen Ihnen denn vielleicht noch ein, vielleicht sammeln wir mal ein paar Sichtachsen noch, wie wir das Thema Café uns erschließen können. Wie wir auf das Thema schließen können. Was fällt Ihnen noch ein? Ja? Genuss. Okay, vielleicht nur, wir sammeln jetzt erst noch mal ein paar Sichtachsen und dann nehmen wir uns eine vor und arbeiten die dann noch mal ein bisschen ab. Ja? Da vorne? Einrichtung. Ja. Atmosphäre und Einrichtung als Unterscheidungsmerkmal. Mhm. Atmosphäre und Einrichtung als Sichtachse, als Ausgangspunkt. Könnte man es auch quasi als Komponenten sehen? Das ist ein Café aus Komponenten. Man hat ein paar Stühle, einen Tisch, eine Theke, Kaffeeverkäufer, Kaffeezubereiter und dann die Komponenten. Vielleicht kann man die dann noch irgendwie anders zusammensetzen, vielleicht auch ersetzen. Das ist eine interessante Sichtachse. Ja. Okay, also Sie haben jetzt einen Baustein für die Sichtachse, genau, Einrichtung. Ja, wo man das, er hat gesagt, es gibt ein Café, wo man die Einrichtung kaufen kann. Ja, man kann quasi alles kaufen im Café. Kaffee, Essen und die Einrichtung. Super. Ja. Austausch über Fachthemen ist nochmal dieses Connectivity, ein Baustein für die Connectivity-Sichtachse. Ja. Ah ja. Die Öffnungszeiten als Sichtachse. Mhm. Sehr gut. Also Doppelnutzung vielleicht auch davon. Ja, das ist eine sehr interessante Sichtachse. Und da. Ja. Sichtachse-Inspiration. Gut. Ich finde die Sichtachse vielleicht, ich finde das mit den Komponenten sehr interessant, weil das wird uns einen Preisvorteil geben gegenüber den anderen Cafés, wenn ich eben das Café anders machen kann, ja, anders zusammensetzen kann mit dieser Einrichtung. Ja, die Einrichtung kostet viel Geld, vielleicht kann ich es billiger machen. Was fällt uns denn ein, um die Einrichtung anders zu machen, unkonventioneller? Möbel aus Müll. Ja. Sind Sie Berliner? Ja, hier gibt es ja in Berlin sehr viel, das ist vielleicht ein Standortvorteil. Tischler dürfen ihre Möbel zeigen in dem Café. Noch eine Sichtachse oder eine Einzelidee, egal. Also Möbel, die vorher was anderes gemacht haben, werden in dem Café neu eingesetzt. Versuchen Sie mal die Sichtachse mit der Einrichtung, mit der Sichtachse der Connectivity zu verbinden. Mal so als Übung. Was fällt Ihnen da ein? Wie können wir da ein extravagantes, auffallendes Konzept machen? Jeder bringt seinen eigenen Stuhl mit ins Café und lässt ihn da und kriegt dafür Kaffee einmal die Woche umsonst oder so. Und wenn der Stuhl verkauft wird, dann kriegt er noch eine Prämie oder so. Dann kriegt man sogar noch Geld raus, wenn man einen Stuhl ins Café vergibt. Also die Leute richten das Café selber ein. Ja? Schön, schön. Der Herr in Orange. Ja, sitzen als Konvention, also in einem Café sitzt man nicht, könnte man sozusagen umgekehrt sagen. Das löst die Inspiration aus. Wenn man da nicht sitzt, was macht man dann? Okay, Lümmel- und Kuschellandschaft. Vielleicht hier vorne nochmal? Ja. Das ist ein guter Punkt. Komplett variables Café quasi. Wir befinden uns, es wurde ja eben schon gesagt, Sitzen ist eine Konvention im Café. Raum ist vielleicht auch eine Konvention. Ja? Vielleicht können wir das Café auch im Park machen. Spontan, wie Künstler. Gibt es schon. Jetzt versuchen wir, also nicht dieses Wertentechnisches, das gibt es schon, sondern wie können wir so ein paar Bausteine finden und dann dieses wieder neu kombinieren für ein erstes Konzept. Ich würde sagen, wir würden jetzt mal so eine kleine Zusammenfassung machen. Es geht ja auch gleich in die Mittagspause, wo es auch Kaffee gibt und alles. Ja, können Sie das nochmal so Revue passieren lassen? Was wir versucht haben jetzt hier, ja, wir waren jetzt an diesem Puzzleteil fitten, vielleicht im dritten Teil. Ja. Dafür ist eben diese Sichtachsen-Methode, dass ich neue Sichtachsen ausprobiere, ja, wie Connectivity, wie Geschichte, wie Komponenten, wie Arbeit in Spaß zu verwandeln. Um mir das Thema zu erschließen und so ein paar Anfangsbausteine, Anfangsstandbeine für mein Konzept zu haben. Und dann auch immer wieder so einen kleinen Markttest mal fragen, wem gefällt es, wem gefällt es nicht. Auch die richtigen Fragen stellen. Ja? Wer würde da hingehen, das Café, wo man die Möbel von anderen, auf den Möbel von anderen sitzen kann? Wer würde seine Möbel dahin bringen? Ja, das haben wir versucht jetzt mal so ein bisschen mit Ihnen durchzuspielen. Dafür gibt es auch auf unserer Seite entrepreneurship.de gibt es ein Modul, von 10 Modulen ist ein Modul, neue Sichtachsen ausprobieren. Da sind noch mal mehr Sichtachsen genannt und auch eine kleine Anleitung, wie Sie das selber für sich zu Hause auf dem Blatt Papier oder beim kleinen Word-Programm oder PowerPoint-Programm selber machen können. Ein Erklärvideo ist da, ein kleiner Text dazu. Ja, möchtest du noch ein Roundup irgendwas sagen dazu? Also als Kreativitätsfanatiker, sage ich mal so, lege ich sehr viel Wert auf den Wow-Effekt bei bestimmten Lösungen und den kriegt man in der Regel nicht hin, wenn man innerhalb von Denkkonventionen bleibt. Und wie wir vielleicht hier alle gemerkt haben, waren auch diese Sichtachsen letztendlich Denkkonventionen, weil wir ja sozusagen nur aus dem geschöpft haben, was wir selber zur Verfügung haben. Also für den einen war die Konnektivität wichtig, das Kennenlernen, für den anderen das bestimmte Thema, der Segelverein zum Beispiel oder das Segeln. Also das heißt, wir rühren in der Suppe, die wir sowieso schon angerichtet haben. Und um dieser ganzen Sache so einen Auftrieb zu verleihen und tatsächlich vielleicht auf ein höheres Kreativitätsniveau zu kommen, kann man auch mit Zufallswörtern arbeiten. Also man kann sozusagen einfach mal eine Zufallsachse legen und dazu gibt es Generatoren im Netz, so kann man einfach ein Wort abrufen, was einem sozusagen zufällig entgegengebracht wird. Viel einfacher geht es aber, wenn man einfach ein Buch aufschlägt, ja, was man zufällig dabei hat oder was man irgendwo stehen sieht. Man klappt dieses Buch auf, tippt mit dem Finger auf eine beliebige Seite und sucht sich das nächste Hauptwort, was da in der Gegend ist. Und das nimmt man einfach mal als Impuls. Und durch diesen Impuls, wir verwenden das sehr häufig und es ist eine sehr erfolgreiche Methode, durch diesen Impuls wird das Denken auf eine ganz andere Bahn gelenkt. Man kommt automatisch auf Lösungen, auf die man normalerweise nicht kommt. Das so als kleiner Tipp vielleicht, um diese ganze, sage ich mal, Kreativitätsübung auf ein tatsächlich kreatives, also überraschendes Niveau zu heben. Die Reizwortmethode heißt das. Ja, die nennt sich Reizwortmethode und ist... Also ich glaube, wenn man bei Google einfach das Wort Zufallsgenerator eingibt, dann gibt es solche Fenster. Ansonsten, wie gesagt, also ich persönlich arbeite nur mit Büchern. Man nehme sich irgendein beliebiges Buch und macht es einfach sozusagen offline. Aber ich wette, es gibt solche Sachen im Netz. Also Buch aufschlagen, Finger rein, erstes Hauptwort suchen, das ist die Sichtachse, Idee, danach ausprobieren. Ganz einfach, braucht man nichts zu googeln. Und von mir ist auch das Telefonbuch, vielleicht oder das. Vielleicht fällt Ihnen da was ein bei Müller oder so. Ja. Simon, ja? Es wurde gerade nach einem Beispiel gefragt. Darf ich jetzt die Geschichte von Emil und der Detektive erzählen? Klar. Okay, also Erich Kästner hatte diese berühmte Geschichte, Emil und die Detektive sich ausgedacht und hatte keinen Nachnamen für seinen Helden, der ja, wie wir alle wissen, Emil hieß. Weiß irgendjemand, wie der mit Nachnamen hieß? Der hieß Tischbein, genau. Und Erich Kästner war verzweifelt auf der Suche und hat sich einfach auf den Fußboden gelegt, hat also einen Perspektivwechsel vorgenommen und hat dadurch andere Dinge gesehen. Also die Sichtachsen oder seine persönliche Sichtachse auf die Dinge war eine andere. Und hat einfach geguckt, was er sieht. Und wenn man auf dem Fußboden liegt, in der Küche oder im Wohnzimmer, sieht man diverse Gegenstände oder Objekte, die man nicht sieht, wenn man normalerweise durch den Raum geht. Und dann fiel sein Blick auf ein Tischbein. Und er wählte das Wort Tischbein als Nachnamen für seinen Helden. Also das ist ein Beispiel für die Zufallsmethode. Ja? Man begibt sich einfach in einen unbekannten Raum oder in eine unbekannte Situation und setzt sich den Impulsen aus, die da kommen. Und auf einmal passieren andere Dinge. Also das ist auch das Brechen mit der Konvention. Genau. Das war jetzt so die Sichtachsenmethodik. Wie gesagt, online gibt es sie auch nochmal zum Anschauen, selber üben. Ich habe eben gehört, Sie haben schon so eine konkrete Idee. Wer von Ihnen noch weitere Ideen hat, ja, so Anfangsideen auch, gerne Anfangskonzepte oder schon fertige Businessmodelle. Wir haben hier oben die Pitchbar und um 13.30 Uhr auch das Speed-Pitching. Wer da mitmachen will, kann gerne mitmachen, geht schnell. Wir pitchen Ihre Idee an viele, kriegen viel Feedback und verbessern so Ihr Konzept. Ja, das war so von unserer Seite. Wir wünschen Ihnen jetzt gute Mittagspause. Vielleicht trinken Sie einen Kaffee, vielleicht auch einen Tee. Und vielen Dank. Applaus